Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei, Direktion Koblenz. Jawohl, und hier ist Wolfgang Edler, Gemeindepfarrer in Eidinghausen-Dehme in Bad Oeynhausen. Genau, Bad Oeynhausen, manche sagen immer Bad Oeynhausen, ne? Das heißt genau. Oder gern genommen auch Bad Oeynhausen. Wie spricht man das aus? Das ist immer so ein Satz. Das ist auch schwierig. Das E ist ein Dehnungs-E. Weil Soest, man sagt ja auch nicht, willkommen in Soest. Klingt aber süß. Ja, genau. Ja, also Oen, naja, Oeynhausen, okay. Ist doch ein Ö. Ja, okay. Ich gebe es zu, ist ein Ö. So, also, wir treffen uns heute und sind ein bisschen aufgeregt, weil wir heute unsere, man darf es gar nicht sagen, 200. Folge. Auf 200. Folge. Oh, unglaublich. Ja. Das ist unfassbar. Also, das ist echt unfassbar. Wir gucken schon auf eine lange Podcast-Tradition zurück und ich muss ja leider sagen, ich bin ja doch ein bisschen enttäuscht, weil unsere Riesen-Fangemeinde, niemand hat uns gratuliert bis jetzt. Keiner hat mir eine Dose Fisch geschenkt, wie früher mal so, ne, Hering in Tomate oder so. Und keiner hat Pralinen oder Bonbons oder irgendwas oder irgendwie mal einen Gruß geschickt oder so. Niemand hat an uns gedacht. Oh Gott. Ich glaube, vielleicht ist das gar nicht wahrgenommen worden. Also ich habe unserem Öffentlichkeitsreferenten vom Kirchenkreis gesagt, also hör mal, Kevin, wir haben jetzt 200. Folge, wollen wir was machen? Seid ihr doch gar nicht, das dauert doch noch ein paar Wochen. Nein, wir nehmen die jetzt morgen auf. Ja, ich glaube genau, daran liegt das, weil niemand macht sowas, ja, also selbst die allerbeliebtesten, tollsten Podcasts, die ich auch höre natürlich, kommen irgendwie an ihr Ende oder produzieren nicht so viel wie wir. 200 Folgen ist der blanke Wahnsinn, ja. Jede Folge eine halbe Stunde. Das heißt, man könnte 100 Stunden Wolfgang und Lars hören. 100 Stunden, ja, das keine Ahnung. Also, das sind ja fast 5 Tage. Unterbrochen. Ich glaube, danach muss man allerdings, glaube ich, in die Klapse. Nein, ja. Das glaube ich nicht. Ach, nicht? Nein. Ja, weißt du denn noch, wann es losging? Nicht genau. Also ich weiß einfach nur, dass es natürlich bei Corona losging. Wir haben ja damals überlegt, als alles so im Down, wie heißt das nochmal, runtergefahren war. Wie heißt das nochmal? Genau, ja, ich überlege auch gerade, wie es hieß. Lockdown war. Ja, ach richtig, genau, Lockdown. Wir waren im Lockdown. Kirche konnte sich nicht so nicht mehr präsentieren in Gottesdiensten und anderen Dingen und alles wurde zurückgefahren und alle haben überlegt, was macht man mal? Und so kamen wir, angestoßen durch Doro und andere, so auf die Idee, zu sagen, wir machen mal so ein Podcast als Format, um mal zu informieren, was bei Kirche so los ist, um so ein bisschen die tagesaktuelle Situation zu erläutern, ein bisschen auch wie wir mit Corona umgehen und einfach, glaube ich, auch zu sagen, wir sind da, ne? Wir sind immer noch da, es gibt es noch und so. Das war mal der Anfang. Und das, keine Ahnung, Corona ging ja 2,5 Jahre, glaube ich, ne? Wir haben schon auch gesagt, wir müssen mal irgendwie was Christliches, was Kirchliches kommunizieren, auch so die Probleme mal ein bisschen ansprechen. Das war uns auch wichtig. Und was können wir da machen? Die erste Folge wurde übrigens am 21. März 2020 veröffentlicht. Krass. Das ist ja schon über 4 Jahre. Das sahen wir auch noch ganz anders aus. Also wir haben jetzt auch gesagt, vielleicht müssen wir doch mal ein neues Foto von uns machen. Oder genau, man hat uns ja schon verwechselt. Ja, man hat immer gedacht, der coole Typ in der Lederjacke ist der mit der tiefen Stimme. Nee, und der falsch. Andere, der andere, dann halt der andere. Aber genau, so kann man sich täuschen. Also Stimmen und andere Dinge, Äußeres fällt manchmal auseinander. Also der Typ in der Lederjacke auf den Fotos bin ich, genau. Aber hast du die noch, die Jacke? Ja, sicher. Aber ja, die habe ich noch. Ja, also ich habe das Sakko auch noch. Das habe ich sehr gerne an. Machen wir mal ein neues Foto. Wir wollten übrigens nicht nur sagen, was so groß ist, wir wollten, glaube ich, auch damals ein bisschen sagen, wir haben Hoffnung, ja, was wir immer versucht haben im Podcast. Wir haben ja schon über ganz viele Probleme geredet, ob es die große Weltpolitik ist, ob es die Kirche ist, ob es die Gesellschaft ist. Wir haben über vieles geredet, aber wir haben immer versucht, insgesamt glaube ich, eine positive Stimmung zu verbreiten. Wir haben viel gelacht, wir haben aber auch viel aus der Bibel erzählt. Ja. Und ja, einfach viel versucht, auch Hoffnungsgeschichten. Und am Ende, bei allem, was doof war, haben wir immer gesagt so, und trotzdem, ja. Und so sehen wir das Leben, so sehen wir den Glauben und so sehen wir auch unseren Podcast, oder? Nach wie vor, genau. Und wir haben auch gesagt, mal gucken, wann... man könnte jetzt auch sagen, 200 sind genug. Also das ist ja auch Arbeit, das ist ja auch Aufwand und so. Und das ist irgendwie, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Wir haben auch schon überlegt, oder wir treffen uns einfach und unterhalten uns so und nehmen das gar nicht auf. Mhm. Uns macht es ja Spaß. Wir hatten auch heute überlegt, ob wir nicht heute mal den 200. Podcast mal von der KI generieren lassen. Dann sagen wir, nein, das machen wir immer noch selbst, obwohl es ja böse Zungen gibt, die meinen, dann wäre wenigstens mal Intelligenz im Podcast vorhanden, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen würden. Aber wir machen das immer noch selbst. Sagt die KI. Ja. Nein, genau, wir sind immer noch in echt. Und die Statistik sagt, dass unsere Podcasts inzwischen 25.099 Mal gestreamt wurden. Wobei ich behaupte, dass es ungefähr 1.000 mehr sein müssten. Mhm. Irgendwann hat unsere Plattform irgendwie mal um 1.000 Klicks zurückgeschaltet. Also nicht Klicks, sondern Streams. Mhm. Da dachte ich, wir erreichen die 25, dann waren es auf einmal nur 24. Mhm. Also irgendwas, aber das weiß, kann man nicht genau sagen. Ich werde auch nicht rechtlich dagegen zu Felde ziehen. Also, das ist doch trotzdem eine irre Zahl, wenn man sich das mal überlegt, ja. 25.000 Leute passen in so ein Stadion vielleicht, ja. Hm. Also klar, das ist natürlich so, dass wir 25.000 Leute erreicht haben. Es sind oft wahrscheinlich dieselben. Die klicken aber da kann man doch eigentlich von träumen, dass man das, was man so macht, erzählt, auch als Pfarrer, was einem wichtig ist. Das ist ja immer bei uns durchgeleuchtet. Wir haben ja nicht nur unsere Home Stories erzählt, wir haben ja immer auch unsere Glaubensthemen thematisiert, ja, und das 25.000 Mal schon, also finde ich jetzt schon erstaunlich, muss ich sagen, so für Kirche, ne? Ja. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, das kommt ja noch hinzu. Ist nicht nur gut, es macht auch noch Spaß. Oh. Ja, bringt uns ja auch weiter, weil wir uns ja auch thematisch beschäftigen, uns unsere dienstlichen Dinge dann gegenseitig austauschen und ja, auch oftmals sagt, Mensch, da sind wir doch beide selber ein bisschen weitergekommen auch. Ich bin da manchmal so ein bisschen despektierlich und da bitte ich jetzt alle Hörerinnen und Hörer, das nicht ganz wörtlich zu nehmen. Hab uns ja manchmal schon als Podcast-Schlampen bezeichnet, weil man eigentlich das Mikro einschaltet und wir anfangen zu reden und da kommt mal mehr, mal weniger, aber insgesamt immer was bei rum. Und das habe ich auch gemerkt so im Alltag. Ne? Ich habe echt gelernt, dadurch nochmal auf eine andere Art zu improvisieren und Dinge nochmal, ich glaube, das freie Reden. Fällt mir leichter seitdem, obwohl ich vorher als Fahrer es auch machen musste, aber in dem Podcast relativ unvorbereitet zu plaudern und einigermaßen zu versuchen, was halbwegs Sinnvolles zu sagen, hat der Podcast auch trainiert, würde ich sagen. Ja, keine Frage. Also, und wir sind auch in der Gesprächsführung, kreativer geworden, weil wir ja manchmal Tage haben, wo die Verbindung so schlecht ist, dass wir zwischendurch immer raten müssen, was der andere in den letzten 2 Minuten gesagt hat. Heute ist es bis jetzt ausgesprochen gut. Also du bleibst überhaupt nicht hängen. Ein bisschen wie im echten Leben und das ist so. Ich glaube, man könnte uns wahrscheinlich beide nachts wecken. Also ich bin kein Morgenmensch, aber man könnte uns nachts wecken. Und ich glaube, wir könnten sofort einen Podcast. Gib uns 3 Worte und wir machen einen Podcast, ne? Genau. Also da kommen wir inzwischen ruckzuck. Besonders legendär sind ja inzwischen die Überleitungen, wie wir dann wieder zum Thema kommen. Ja, du bist ja der Überleiter. Ach so. Eigentlich. Genau. Ja, diese Woche gibt's übrigens auch eine Sensation für mich. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ja so ein bisschen gitarrenbegeistert bin? Nee, das hast du, glaube ich, noch nicht erzählt. Noch nicht, ne? Die Gitarre, ne? Sind dein Ding? Ja. Finde ich ganz schön. Und diese Woche gibt es etwas Sensationelles. Und zwar, ich glaube, gestern ist das rausgekommen. Und zwar Donald Trump, seines Zeichens der designierte amerikanische Präsident, bietet eine Gitarrenlinie an. Völlig irre habe ich jetzt gesehen. Allen Ernstes, der promotet eine Gitarrenlinie von Akustik und E-Gitarren, wo dann also auf dem Griffbrett in Perlmutt ganz groß Donald Trump oder Make USA Great Again oder sowas draufsteht. Und tatsächlich gibt es auch gewisse Sondereditionen, die er selbst unterschrieben hat. Und das wird jetzt im Internet angeboten. Ach. Und man ist sich nicht so sicher, ob das Satire ist oder echt, aber ich glaube, das ist echt. Also ich sag mal so, es gibt so, ich habe mal so, wo du gerade KI sagtest, ich habe so KI-Videos gesehen, wo Donald Trump irgendwie Gitarre spielt und Putin irgendwie singt. Also gibt's so. Aber das ist, ja, das ist gut, der verkauft Baseballmützen und Gitarren. Vielleicht ist es einfach Teil seines Merchandising-Konzepts. Ja, ja, vielleicht sollten wir das auch mal machen. Wir machen mal so eine E-Gitarren-Linie-Podcast. Ja, wobei, können wir machen. Ich bin jetzt nicht so E-Gitarren-mäßig. Das ist mir egal. Ich kann jetzt gut hauen. Das kann ich nicht. Ja, wir machen eine Gitarren- und eine Keyboard-Linie. Ja, okay. Okay. Wobei, weißt du, Keyboarder haben ja immer die Arschkarte gezogen, ne? Weil die sind ja bei den Bands, die stehen da immer so, die wippen immer so ein bisschen im Takt, weil mehr können die nicht machen und drücken immer so ein bisschen auf die Tasten und so weiter, während ja die Gitarrenleute immer die wilden Schremmelleute sind, die auch singen und dann halt total durchdrehen und so. Ja, Augen auf bei der Instrumentenwahl. Ja. Ja, aber ich kann halt nur, ich kann nur Keyboard, tut mir leid. Ah. Ja, aber, also gut, ich meine, wir schweifen jetzt etwas ab, aber tatsächlich war ja so in meiner Jugend, war es dann so, dass du als Gitarrist überhaupt nicht viel zu reißen hattest, sondern die Helden waren immer die Keyboarder. Ja, wirklich? Ja, das war so in den 90ern, war das absolut so angesagt. Also da wollte kein Mensch mehr Gitarre spielen und so, nur ich. Aha. Ja, aber gut. Das ist immer so bumm, bumm, bumm, ja. Bumm, bumm, bumm, bumm. Das kriege ich auch noch hin. Ja, toll. Ja, aber ich finde, wir sollten mal über so eine Instrumenten-Merchandising-Serie nach. Ja, okay. Treffen sich zwei Pfarrer. Treffen sich zwei Musiker. Mhm. Ja, genau. Ja, singen können wir auch, ne? Also du jedenfalls. Komm, du kannst auch singen. Ich kann mitsingen vor allem. Also besonders gut Schlager der 60er Jahre. Ja, genau. Zumindest bin ich textsicher und meines Erachtens auch melodiesicher. Ob das jetzt immer den Ton trifft, weiß ich nicht. Aber ich singe mit großer Freude, ja. So, genau. War im Rahmen seiner Möglichkeiten stets. Ja, genau. Im Rahmen der Möglichkeiten spitze. Ja, aber egal. Er fand sich selber gut damit. Das ist auch schön, oder? Ja, genau. Das ist so das, was uns zum 200. Podcast einfällt. So ein bisschen so ein Feuerwerk an verschiedenen Assoziationen. Ja, genau. Ich bin gar nicht so, normalerweise im echten Leben, ne, bin ich gar nicht so selbstbewusst und denke, so mache ich das. Aber ich glaube, hier im Podcast ist es halt so. Ja. Ja, genau. Und dabei ist ja die Kirchenjahreszeit eigentlich eine ganz andere. Ne? Oh, fürchterlich, ja. Ja, also wir befinden uns jetzt ganz kurz vor dem letzten Sonntag des alten Kirchenjahres. Ja. Was ja auch vielen gar nicht mehr so bewusst ist, dass das Kirchenjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt und dass tatsächlich am ersten Advent immer ein neues Kirchenjahr beginnt und eben eine Woche vorher endet das mit dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Das ist dann der Ewigkeitssonntag, der so in die Weite blickt und er kann auch als Totensonntag begangen werden. Ja. Weil er in vielen Kirchengemeinden, bei uns auch, der Sonntag ist, an dem man nochmal rückblickend so die Namen aller im Kirchenjahr Verstorbenen vor Gott nennt und sich erinnert. Genau. Damals in der Auferstehungskirche, wo ich mal Gemeindepfarrer war, immer eine große Sache. Aufgrund der vielen Altenheime und vielen Sterbefälle waren da immer so über 100, manchmal 120, 150 Leute zu verlesen, für die eine Kerze angezündet worden ist. Das war sehr eindrücklich, weil es einfach so eine Masse war. Und man hat so, und das Schlimmste war immer, finde ich, man hat immer so gelesen, ja, Herr Müller 80, Frau Meier 70, Herr was ist, Schneider 95, und dann kam immer einer, ja, war 46 oder vielleicht oder so. Und die Todesfälle kannte man, weil das waren immer die großen Beerdigungen, wo man doch sehr dran hing, ne? Die einem sehr nahe gegangen sind. Ja, ja, wobei das ja wirklich nicht unbedingt am Alter hängt. Also ich kann mich an Beerdigungen erinnern. Ich weiß, ich habe im Ruhrgebiet mal eine Beerdigung gehabt. Also die beiden Beerdigungen, die mir jetzt einfallen, sind beide noch in meiner alten Pfarrstelle früher gewesen. Dann war einer, der war Anfang 30, den habe ich beerdigt, da war kein Mensch, dem hat keiner eine Träne nachgeweint, weil das irgendwie das war so eine verkorkste Existenz und ich glaube, das war auch kein netter Mensch so irgendwie und das geht einem dann so richtig auch nah, wenn man so sieht, ja, keiner da und so und irgendwie, man erwartet eigentlich, dass da ganz viele kommen und betroffen sind und so und da scheint gar keiner betroffen zu sein. Und das andere, eine Dame, die schon über 100 war, wo die ganze Familie tiefst traurig war, weil die sagten, diese Frau war über Jahrzehnte praktisch der Mittelpunkt unserer Familie. Wir haben uns immer bei der getroffen und jetzt wird sozusagen, jetzt haben wir das nicht mehr und jetzt wird für uns alle ganz massiv was anders werden und wir werden sie alle unheimlich vermissen. Also das ist nicht nur eine Frage des Alters. Nee, ist es nicht. Und gerade was du gesagt hast, im zweiten Fall, ne, wenn es eine sehr gute Familie ist, kann das so sein, aber auch wenn es eine schwierige Familie ist, kann es sein, dass einer es zusammenhält. Das ist einfach der Mittelpunkt sozusagen. Ja. Und das stimmt. Man kann, das finde ich auch, ne? Es geht nicht um das Alter. Es geht um die, immer geht es um die Beziehung, die man hat. Es geht auch, wenn man selber stirbt. Glaube ich nicht darum, wie alt man ist. Es geht immer darum, wie da war das Leben, habe ich immer so gedacht. Und bei dem anderen, wo du gesagt hast, der ist jung gestorben und war ein Ekel, ich muss zugeben, ich hatte eine Formel da für mich, die hieß immer, es kommt nicht darauf an, was du aus deinem Leben machst und es kommt nicht darauf an, was das Leben aus dir macht, sondern bei Gott bist du aufgehoben. Das tut mir leid, das ist eine Formel, aber manche Formeln auch gut, weil sie das einfach genau das auf den Punkt bringen, dass wir bei allem, was wir leben und erleben, was wir vielleicht falsch machen oder was uns angetan wird, bei Gott aufgehoben sind und geborgen sind, egal in welchem Alter und egal unter welchen Umständen. Das ist mein tiefer Glaube. Ja, absolut. Dass, dass Gott ja in der Taufe das schon zugesprochen hat und also in Jesus geklärt hat, du bist alle Zeit gut aufgehoben. Nicht, also immer wieder wird es ja in Filmen oder in Büchern oder so irgendwie so komisch dargestellt, als ob man bei einer Beerdigung die positiven Seiten des Verstorbenen besonders betonen müsste, damit dann auch alle sagen, ja gut, dann wird er jetzt auch im Himmel sein. Also wir wollen ja jetzt nicht noch irgendwie den Gedanken haben, dass er am Ende in der Hölle ist, weil er nie zur Kirche gegangen ist, gar nicht an Gott glaubt und ein fieser Kerl war. Das wollen wir ja nicht hören. Viel wichtiger ist ja, was Gott über uns gesagt hat. Und da kommt genau deine Formel ins Spiel. Das ist ja ein Geschenk. Mhm. Und deshalb auch sagen zu können, ja, wir dürfen jetzt wissen, in welche Richtung das geht. Wir hatten erst letzten Sonntag wieder das Gleichnis vom großen Weltgericht hier, Matthäus 25, als Lesung. Und da sagte unsere Lektorin hinterher auch, ach, das ist auch immer so schlimm, dieser Gerichtstext, und das macht mich immer so betroffen. Das ist auch ein harter Text, wo es dann wirklich darum geht, es ist nicht egal, wie wir leben und wie unsere Beziehung zu Gott ist und wie wir das weitergeben. Aber dann sagte ich, ja, aber das hat Jesus, das hat der irdische Jesus gesagt, als Anspruch und danach kam die Kreuzigung und die Auferstehung. Und letztlich ist dieses Gleichnis vom Weltgericht ja nicht das Letzte, sondern erstmal dieser Anspruch, ja, es ist wichtig, genau. Aber es ist nicht egal. Aber geklärt wird es nicht von dir. Genau, und ich finde, wer uns zuhört, kennt uns, wir machen unsere Witzchen, ja, wir lachen über vieles oder versuchen es humorvoll zu nehmen. Wir sind manchmal auch, dass wir sagen, ach, so klopfen uns auf die Schulter, aber ich glaube, insgesamt würde ich für mich sagen, und wahrscheinlich ist es bei dir genauso, wir sind ja selbst eigentlich ein harter Richter gegen uns selbst, ne? Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne, und auf mein Leben gucke, dann sehe ich viele Dinge, wo ich sagen würde, boah, da hast du aber echt auch Scheiße gebaut, ja. Das können Kleinigkeiten sein, ne, dass man jemanden angeschnauzt hat. Das können Eitelkeiten sein, wo man irgendwie, keine Ahnung, getan hat, auf dicke Hose gemacht hat, obwohl man es gar nicht war. Oder das können auch wirklich miese Worte sein, die man gefunden hat oder andere Dinge. Also wenn ich mich selber richten würde, würde ich mich verurteilen. Das ist wirklich so. Und da finde ich es eigentlich ganz beruhigend an der Stelle, dass gerichtet wird, ja, aber nicht von mir, sondern von einer anderen Instanz. Das finde ich gut. Und dass dieser Richter vielleicht und hoffentlich eben nicht so kleinlich ist, dass er immer nur alles aufrechnet und abrechnet, sondern vielleicht am Ende wohlwollend, ja. Also man könnte auch sagen, liebevoll auf diesen Menschen guckt, der seine guten und seine schlechten Seiten hatte, aber der insgesamt unterm Strich von Gott angenommen ist, ja. Das ist ein schöner Gedanke und das ist keine billige Gnade und kein Trost und kein mach, was du willst, sondern das haben wir noch genug, dass wir uns richten. Aber so am Ende so ein Gefühl zu haben, bei allem, wo ich selber mich selber durchkreuzen möchte, regelrecht und sage, puff, verurteilt, einer sagt, ja, du wirst beurteilt, aber nicht verurteilt. Genau, und du bleibst getragen. Das ist letztlich dann auch für mich das Bild mit dieser Kerze, die wir dann am Gedenkgottesdienst anzünden, dass es eben wirklich nicht ewige Dunkelheit und Fallen ins Bodenlose bedeutet, zu sterben, sondern dass Gottes Licht weiter leuchtet und dass es ins Licht geht sozusagen. Genau. Und ich weiß, viele Menschen nehmen sich so eine Kerze dann auch gerne am Ende des Gottesdienstes mit. Viele gucken dann auch genau, welche Kerze ist bei dem Namen angezündet worden, als unser Verstorbener dran war und oder unsere Verstorbene und nehmen sich dann die Kerze mit. Und manche bringen die dann auch direkt zum nahegelegenen Friedhof. Manche nehmen die auch mit nach Hause. Genau, das ist, ich glaube, diesen Trost, ne? Ich glaube, die meisten Menschen, würde ich mal sagen, sind ja ernsthafte Leute, die wirklich auch wissen, wie das ist, wie das Leben ist und so. Aber dann so einen Hoffnungsschimmer zu haben, einfach zu sagen, das nehme ich mit und das ist ein Symbol, ja? Und ein Symbol ist nicht nur ein Zeichen. Zeichen wäre ja nur wie ein Verkehrsschild, sondern ein Symbol heißt ja, dass das, was da symbolisiert wird, das brennende Licht, etwas darstellt, was wirklich ist. Nämlich, dass man eben sieht, dass das Leben hell ist und so. Und das, glaube ich, ist ein guter Gedanke. Und das tröstet einen in der Trauer, die hart genug ist, finde ich, oft. Und jetzt sage ich mal was ganz Diskussionswürdiges wahrscheinlich oder von manchen nicht so geschätztes. Aber wir sagen ja immer, Advent ist im Dezember. Der erste Advent geht am ersten Advent los und nicht schon am Volkstrauertag oder am Ewigkeitssonntag und so. Viele Weihnachtsmärkte fangen ja viel früher an und viele feiern auch schon viel mehr. Ich habe tatsächlich schon letzte Woche die ersten Weihnachtsbäume in Wohnzimmern gesehen. Das muss ich sagen, da fehlt mir auch echt der Zugang. Aber an der Stelle machen wir bei Kirche ja tatsächlich das auch schon. Wenn wir sagen, Advent ist im Dezember und das Licht, also erstmal muss man die Dunkelheit auch aushalten können, bevor Licht in die Finsternis reinkommt. Aber am Ewigkeitssonntag oder am Totensonntag, da machen wir das auch schon. Da ist es zwar dunkel, da ist es traurig, da denken wir an diese letzten Dinge, aber wir lassen das Licht von Gott schon mal reinleuchten. Ja. Und das ist auch gut. Genau. Ich finde, was diese Aktion Advent im Dezember ja sagen will, ist so ein bisschen, ist ein bisschen eine Kampfansage gegen Spekulatius in August oder sowas. Kann man ja auch verstehen, dass man sagt, wir müssen so einen gewissen Rhythmus einhalten, nicht alles vorwegnehmen. Andererseits ist es so, wir feiern jeden Sonntag die Auferstehung Christi, ja, auch in jeder Zeit. Und Paul Tillich hat mal gesagt, so sinngemäß, also das Kreuz ohne die Auferstehung ist einfach nur ein tragisch, ein Drama und die Auferstehung ohne das Kreuz ist einfach nur ein Mirakel, ja. Sondern beides gehört zusammen. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen und diesen Gedanken grundsätzlich zu haben, ist erstmal, glaube ich, grundlegend, ja, dass beides miteinander verschränkt ist, Kreuz und Auferstehung, Leben und Tod. Auf der anderen Seite ist es auch gut, einen gewissen Rhythmus zu haben, ne? Das tut uns Menschen gut, glaube ich, wenn wir Zeiten haben, in denen es dunkel ist, wo wir auch ein bisschen traurig sind, betrübt sind, wohlwissend, dass auch eine andere Zeit kommt. Das ist halt der entscheidende Punkt, glaube ich. Wir würden doch den Toten Sonntag und den Volkstrauertag, den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, nicht begehen als Kirche, wenn wir nicht wüssten, dass Advent und Weihnachten und Ostern und sowas kommt. Das könnten wir gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Eben. Das wäre auch völlig kontraproduktiv zu behaupten, in diesen Tagen ist es aber dunkel. Ja, ist es ja. Ja. Aber nicht nur. Aber nicht nur, genau. Und ich glaube, das eine ist, ne, dass man nicht alles vermischt, ja, dass man nicht immer sagt, es ist alles nur Happy Life, so irgendwie. Das nimmt dem auch die Tiefe und lässt den Raum nicht für die schweren Gedanken. Das ist das eine. Ja. Das andere ist aber auch eben trotzdem zu sagen, wir Christen glauben immer, dass Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, ja. Wenn mir nachfolgt, ich wandle in der Finsternis. Das gilt, glaube ich, am Volkstrauertag oder am Ewigkeitssonntag oder Totensonntag genauso wie im Sommer und genauso wie im Weihnachten und genauso wie Ostern. Ne? Ja, und das gilt auch letztlich, egal welches Thema man im Podcast hat und wie viele Aufnahmen man gemacht hat. Das zieht sich durch. Ja, das stimmt. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass wir heute noch auf so tiefgründige Gedanken kommen. Wir wollten doch eigentlich so Luftschlangen schleudern, Kanonen pulvern. Ja. Das können wir demnächst an Silvester wieder machen. Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, denkt doch mal fröhlich an uns und feiert mal mit 200 Folgen Podcast. Und lieber Lars, dir bleibt wie immer das Schlusswort. Ja, dann würde ich mal sagen oder sage sogar, bleibt behütet und bis bald. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.